Noch einmal. Wahlmöglichkeiten. Die Geschichte von den Putzfrauen erinnert uns daran, dass die Entscheidungen der Leute im Job davon abhängen, wie gut die vier Dimensionen ihrer Natur respektiert und einbezogen werden. Jede Wahl, die getroffen wird, ist eine Reaktion auf eine tiefere Motivation, die von Wut, Angst und Belohnung bis zu Pflicht, Liebe und Sinn reichen kann. Pflicht, Liebe und Sinn sind die höchsten Quellen der menschlichen Motivation und werden stets die größten und nachhaltigsten Leistungen hervorbringen. Führung nimmt die höchsten aller menschlichen Motive in Anspruch. Wenn man die Menschen aber wie Dinge managt, werden sie auf ihre niedrigsten Instinkte reduziert. Das ist der Aderlass beim Management unserer Zeit. Die Geschichte von den Putzfrauen verdeutlicht außerdem einen ganz wichtigen Punkt. Ob jemand ein Wissensarbeiter ist, hängt vom Führungsstil des Managers und von seinen Ansichten zur Führung ab, nicht von der Art des Jobs oder dem ökonomischen Bereich. Wenn jemand nicht als Wissensarbeiter anerkannt wird, wenn beispielsweise die Putzfrauen nicht als Fachleute vor Ort für ihre Arbeit betrachtet werden, ist er ein Handarbeiter, kein Wissensarbeiter.